Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Jeder Wanderer, heute im Greifenklaue-Podcast mit Christophorus und Greifenklaue. Ja. Ja, und wir wollen heute ein wenig über Dungeon Crawl Classics und einiges drumherum sprechen. Nach langer Zeit. Ja. Ja, und zwar gibt es in unserem Forum eine wilde Diskussion um Dungeon Crawl Classics, was eigentlich wird, Fantasy, Sword of Sorcery und was ein Sense of Wonder ist oder was das auslöst. Ja. Genau, hitzige Diskussionsschlachten. Fangen wir doch erstmal mit der Geschichte von DCC an, würde ich sagen. Also Dungeon Crawl Classics ist ein Rollenspiel, was vor, glaube ich, ziemlich genau 7 Jahren entstanden ist. Als Reaktion auf die restrikte D&D 4-Regelung. Bei D&D 4 hat man ja versucht, aus der OGL die GSL zu formen und das rigider handhaben zu können. Und Paizo ist mit Pathfinder am Anfang ausgebrochen, während Goodman Games erstmal dort mitgespielt hat und für die 4. Edition Abenteuer entwickelt hat. Nämlich haben sie eine lange und erfolgreiche Reihe gemacht namens Dungeon Crawl Classics. Etwa 50 oder sogar noch mehr Titel sind dafür für D&D 3 und D&D 3.5 entstanden. Manche davon gelten als ziemlich legendär. Und ja, auch wir haben das ja lange gespielt. Dürften, ich glaube, 6-7 Abenteuer haben wir geschafft. Wobei da halt auch Abenteuer dabei sind. Ich habe zum Beispiel einen tollen Sammelband mit 20 Erststufe Abenteuern. Da hatten wir 1-2 draus gespielt, aber auch längere Abenteuer. Naja, wie dem auch sei, also die Abenteurer ist schon wesentlich älter, zu D&D 3 Zeit noch entstanden und da sehr erfolgreich gewesen. Mit D&D 4 sind sie aber nicht richtig warm geworden. Den späteren D&D 4 Abenteuern bescheinigt man schon eine gewisse Qualität, aber am Anfang, ja, ich sag mal, eben nicht so richtig warm geworden. Ja, und dann hat Goodman beschlossen, oder die Zahlen haben nicht gestimmt oder wie auch immer. Jedenfalls kam er auf die Idee, jetzt macht er aus DCC ein eigenes Regelwerk. Und hat der Reihe, die vorher schon ziemlich gut war, trotzdem nochmal eine eigenere Note gegeben. Unter anderem halt Sword und Sorcery sehr stark ausgebaut. Sie setzen auf Weird Fantasy und dem Sense of Wonder, dass man ihm wieder und wieder begegnet. Genau. Und was eigentlich und was ist, das wollen wir ja auch heute so ein bisschen zumindest drüber nachdenken. Also ich finde. Ja, erklären kann man es ja schlecht, so man, wirklich. Ja, man. Ja. Also man kann es schon erklären, aber im Detail erklären ist dann halt wieder schwierig. Ja, als erstes gibt es ein paar spannende Regelmechanismen bei Dungeon Crawl Classics, wo ich mir mal 3 rausgegriffen habe, die ich besonders gut finde. Zum Beispiel sind die Halblinge, sind alle 2-Handkämpfer und die kämpfen jetzt aber nicht mehr mit dem W20, sondern mit 2W16. Das ändert halt zum einen die Crit-Wahrscheinlichkeit, die wird dadurch höher, auch die Patzer-Wahrscheinlichkeit. Man trifft nicht mehr ganz so gut, aber hat dafür 2 Würfel und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit einer Waffe sozusagen zu treffen. Also eigentlich statt dem üblichen -4 eine coole Idee, den Würfel stattdessen zu verändern. Ja. Genau, und das zieht sich so durch die ganze Reihe. Es gibt auch andere, was weiß ich, einen Verbesserungszauber. Da kann dann sein, dass der W20 auf den W24 erhöht wird oder so. Ja, also wir benutzen alle möglichen anderen Würfelformen. Also namentlich W3, W5, W7, ich glaube W14, W16, W24 und W30. Und ja, die Idee dahinter ist, dass auch damals, als D&D entstanden ist, eine gewisse Faszination von diesen fremdartigen Würfeln ausgeht. Ach ja, und das ist mit Sicherheit richtig, oder? Ja, ne, klar. Also wenn man einem unbescholtenen Bürger einen W20 vorlegt, der fragt natürlich erstmal, sowas gibt's und wozu dient es? Ja. Das ist auf jeden Fall allein der Würfel fasziniert halt. Ja. Ja, also das ist schon mal sehr schön, dass sie halt eingesetzt werden und wie ich finde auch sinnvoll eingesetzt werden. Ja, dann haben wir für Krieger und Zwerge. Und vielleicht hört man es schon nebenbei raus. Es ist halt die Unterteilung wie im klassischen D&D, dass wir halt die Völker auch zugleich die Klassen sind. Der eine oder andere mag das nicht. Der eine oder andere mag das nicht, aber wie ich dann so gerne einwende, es wäre auch langweilig, wenn jedes Rollenspiel gleich geschrieben wäre. Insofern ist es ja auch gut, dass es mal Mechanismen gibt, die nicht so sind wie bei woanders. Ja, also jedenfalls die Zwerge und die Krieger beherrschen das Mighty Deeds of Arms. Also quasi sind das mächtige Kampfmanöver, mit dem man das Monster von der Brücke schleudern kann oder einen Kronleuchter auf es herabbrechen lassen kann oder sonstige coole Ideen, sage ich mal. Das Ganze funktioniert dann mit dem Deed Dice, weil der sowohl der Krieger als auch der Zwerg haben keinen festen Bonus von plus 1, plus 2, plus 3, wenn sie mit den Stufen aufsteigen, sondern sie haben halt einen Deed Dice. Das ist auf Stufe 1, glaube ich, der W3, Stufe 2 dann der W4, dann der W5 und so weiter. Und der legt zugleich fest, ob dieses Manöver gelungen ist. Und zwar muss ich ja zumindest eine 3 erreichen. Das heißt, am Anfang habe ich eine Chance von 1/3, auf der zweiten Stufe von 1/2 und so weiter. Ne? So, und dann werde ich auch darin langsam besser. Genau, und das Mighty Deeds ist halt quasi ein Kampfmanöver, was man sehr frei beschreiben darf. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Zauber. Ja. Aus zum Beispiel der Heilkette von D&D. Leichte Wunden heilen, mittlere Wunden heilen, schwere Wunden heilen. Tödliche Wunden heilen, was weiß ich, was da noch alles gab, gibt es jetzt quasi ein Zauber Wunden heilen und je nachdem wie hoch ich würfle, desto stärker kann ich diese Wunden heilen. Ich verliere Zauber auch nicht mehr automatisch. Also wenn er gezaubert ist, fällt aus dem Slot raus, was man ja als Fire and Forget bezeichnet oder auch als Vensches Magiesystem. Auch DCC beruft sich auf Jack Vance. Er interpretiert es aber anders. Mhm. Genau, die Textstelle kann man ja nachlesen. Das ist halt, wo ein Zauber seinen Zauber vergisst. Da steht aber nicht, dass er jetzt den genau einmal gesprochen hat und ihn dann vergisst, sondern das ist also durchaus eine interpretierbare Stelle und DCC interpretiert sie so, dass wenn man jetzt halt schlecht würfelt im Bereich von 2 bis 10, dann vergisst man halt diesen Zauber. Und Klammer auf, wirkt ihn dann auch gar nicht. Wirft man besser, wirkt man eine schwache bis starke Version davon, je nachdem wie gut man würfelt. Und würfelt man eine 1, hat man richtige Probleme. Dann macht man einen weiteren Wurf und dann kann es sein, dass ein Korruption befällt. Das heißt, je nachdem was das für ein Zauber ist, hat jeder Zauber sozusagen seine eigene Missbildung. Bei einem nekromantischen Zauber zum Beispiel kann das Gesicht zum Skelett verfallen, die Haut abschmelzen, sich die Haut verformen und sonst was, oder man stößt ein oder der Geruch von einem wird zu dem einer Leiche oder man verfault langsam. Ja. Und da gibt es alle möglichen Schweinereien, und das wie bei jedem Zauber individuell sind, gibt es wirklich tausende von diesen Nicklichkeiten. Es gibt ein wunderschönes Bild bei DCC, das den Zauber in 6 Stadien zeigt, halt als jungen Magier. Dann ungefähr das beim dritten, vierten Bild ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und da irgendwann ist er halt nicht mehr unbedingt als menschlich zu erkennen. Und es ist auch sehr deutlich, dass es nicht mehr der Höhepunkt seiner Macht ist. Also, es ja, aber nach wie vor ein sehr, sehr schönes System. Ja. Weil das ja auch wirklich da mal widerspiegelt, ja, das ist wie halt gefährlich Magie sein kann. Genau, also es würde nicht zu D&D passen in seiner jetzigen Iteration, ja, sondern DCC hat sich quasi vom Gedanken her nochmal den Appendix N vorgenommen, in die Bücher reingeschaut und da sind halt sehr viele Sword and Sorcery Bücher drin. Und na klar ist da auch Herr der Ringe drin, aber naja, wenn man halt mehr in Richtung Sword and Sorcery das Ganze interpretiert, dann braucht man halt einfach eine gefährlichere Magie. Ja, und man braucht halt auch mächtigere Helden, sozusagen, also oder mächtige Helden. Das Mighty Deeds ist ja eine mächtige Geschichte, aber man braucht halt auch namhafte Gegner zum Beispiel. Und das hatte die Reihe schon vorher, dass sie versucht hat, dass man halt nicht gegen irgendeinen Goblin-Stamm kämpft, sondern den Goblin-Stamm der Gelbzehnfüße oder was weiß ich. Ja, und dass sie halt irgendwelche Besonderheiten haben. Was weiß ich, die schneiden sich die Ohren ab oder die haben alle keine Dolche, sondern benutzen Blasrohre oder sowas. Also irgendwelche Besonderheiten, die dann für genau für diesen Stamm typisch sind. Und davon manchmal nicht nur eine, sondern mehrere. Oder auch war es so, dass man ein gefährliches Monster wie ein Oger einführt auf einer Stufe, wo der noch halt wirklich sehr gefährlich ist, aber man gibt ihm mit, dass er halt meinem Zaubereffekt unterlegen ist und zu einem Viertel seiner Runden gar nichts machen kann. Oder sich sogar zu einem weiteren Viertel gegen die eigenen Leute richtet oder sowas. Also ein Verwirrtheitszauber oder sowas. Ja, und das kann halt solche Begegnungen sehr spannend machen und das hat quasi Goodman noch weiter verfeinert und sagt, es soll nicht mehr das Monster geben, das Standardmonster. Man hat am Anfang also nicht mit Orks oder Goblins zu tun, sondern wenn das solche Monster sind, dann sind sie sehr speziell, sehr individuell und irgendwie mal ein bisschen anders. Gibt halt im DCC-Regelwerk zum Beispiel auch für Drachen eine große Tabelle, in der man sich Drachen zusammenwürfeln kann. Das habe ich mal gemacht. Kann ich mal kurz was vorstellen. Mal gucken, ob ich es gerade finde. Zum Beispiel habe ich Lichtbringer erwürfelt. Genau, dann erwürfelt man zum Beispiel, wie viel Marshall, wie viel Unique Sachen er bekommt. Er hat zum Beispiel Licht bekommen und kann halt volles Tageslicht auf 6 Meter Radius und 30 Meter Sichtbereich bringen, ein Bless für 24 Stunden aussprechen und irgendwelche Sachen werfen. Und als Atemwaffe hat er Elektrizität, naja, dann macht Licht ist so die große Besonderheit. Da habe ich ihn einfach Lichtbringer genannt, als Golddrache. Passt doch super. Lucifer, ja. Ja, das hätte womöglich auch anders gepasst. Oder hier ein Dragon Size Small mit 8 Hit Dice, die dann 8 Hit Points geworden sind. Age Very Young, 1 bis 5 Jahre. Okay, und dann hat er sich noch weiter gewürfelt und dann hat er zum Beispiel 7 Followers bekommen mit 6 Hit Dice. Er hat bekommen. Was ist das? Achso, kann durch Sand schwimmen und hat als Gestalt wandeln, dass sich in eine Frau verwandelt. Das passt wiederum gut zu seinen Followers, ja, dass er die vielleicht in seiner Gestalt gewandelten Form bekommen hat. Und er kann Allies summon, nämlich Zombies, 8 Zombies. Und hatte noch irgendwas Appearance Feen-like. Also wie kleine Feen. Ja. Also von daher Feen-Zombies. Ein Feendrache mit einem kleinen Kult, der vielleicht drachenkultartig ist. Der Drache ist wissbegierig, kann alles übersetzen, genau, weil er hat als Zauber, als einziger Zauber kriegt Comprehend Languages. Deswegen suchen die Leute vielleicht auf und wen er tötet, kann er lässt als Zombie wieder auferstehen. Ja. Das hat auch was. Ja. Also hätte man sich sehr weird. Das, ja, genau. Ja, das habe ich mir als zweiten Punkt aufgeschrieben. Aber ich muss vorher noch ganz kurz, bei Zaubern darf man die Priester nicht vergessen, finde ich, die ein bisschen anders funktionieren. Die können auch fleißig zaubern, bis sie denn ein Patzer würfeln. Dann klappt nichts mehr. Und immer wenn sie verfehlen, dann wird der Patzerbereich größer. Also sagen wir mal, ich muss eine 11 würfeln, damit der Zauber gelingt. Und wenn ich dann eine 2 bis eine 10 würfle, dann steigt mein Patzerbereich. Mache ich das dreimal, wäre der Patzerbereich dann 1 bis 4. Mhm. Und irgendwann patze ich dann und dann habe ich halt die Missgunst meines Gottes erlangt, sozusagen. Und kann erst am nächsten Tag wieder neue Gunst erbitten. Das finde ich auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte. Definitiv. Okay. Ja, Weird Fantasy, wie würdest du das, was siehst du als Weird Fantasy? Kannst du das irgendwie mir näher bringen? Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist da Numenera. Ich glaube, das ist auch schon in einem Forum gefallen. Ich rede mich recht im Sinne. Ja. Einfach weil das Setting, es ist ja schon, Science Fantasy, Fantasy Science Fiction, also es mischt ja schon durchaus die Genres ein bisschen durch. Aber ich denke mal, der Fantasy-Teil überwiegt durchaus dann. Und Numenera stößt einen ja in eine Welt, die erstmal schwer zu greifen ist. Also sowohl für Rollenspiel-Neulinge als auch für vielleicht auch für alte Hasen. Ja. Weil es wirklich erstmal so fremd ist. Genau, das ist auch das, was mir an Numenera sehr gut gefallen hat. Wie immer bei dir, du hast ein Probeabenteuer geleitet. Genau. Und was wir quasi als Fazit festgestellt haben, mir als alter Rollenspielhase hat es sehr gut gefallen. Weil einfach fremdartige Elemente vorkamen, die ich mir nicht so ohne weiteres erklären konnte. Oder wo die erst im Nachhinein nach und nach Sinn gemacht haben. Genau. Und nicht unbedingt jedes Sinn gemacht hat. Sag ich mal. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Es hat aber genug Sinn ergeben, als dass sich das für mich trotzdem erschlossen hat. Während hingegen die Neulinge, denen war das, glaube ich, zu fremdartig. Die hätten wahrscheinlich den Sense of Wonder noch in normalen Abenteuern in Edel Fantasy gehabt, der bei mir halt einfach schon tausendmal vorkam. Und richtig, wenn du mir nochmal von deiner Heldengeschichte erzählst, du doofer Zwerg, dann geht's ab ins Lager. Ja, ich glaube, das war auch zu einer Zeit, als die Rollenspiel-Neulinge in der Tat vielleicht ein oder zwei Mal gespielt hatten bislang. Und da natürlich noch wenig Vergleichsmöglichkeiten hatten. Aber Numenera ist halt wirklich ein super Beispiel, auch für das für den Sense of Wonder. Einfach, weil die ganze Welt ist ein Sense of Wonder da. Ja. Auch für die NSCs, weil die ja in einer Welt leben, die sich selber gar nicht erklären können. Also sie finden da Dinge, Artefakte, im Prinzip jeden Tag aufs Neue, die sich nicht erklären können. Also wofür sind sie da? Was machen sie? Dann entdecken sie vielleicht per Zufall eine Funktion. Man weiß aber nicht, ist es dafür jetzt bestimmt? Ist es jetzt vielleicht was ganz anderes? Ist es eine Zufalls- oder das ist vielleicht eine Abwehrreaktion von dem Artefakt, die ich aber nutzen kann als Schutzschild, wie auch immer. Und als Spieler erlebt man diese Welt ja einfach. Also man ist halt keine klassische Fantasy in dem Sinn, was man schon tausendmal durchgekaut hat, sondern auch als Spieler erlebt man immer wieder was Neues. Allein schon durch diese Artefakte, weil man nie was weiß, was sie wirklich machen. Und dadurch, dass die Welt, in der das spielt, ist ja nun unsere Welt, in einer Milliarde Jahre in der Zukunft, in der, ich glaube, 7 Hochzivilisationen entstanden und wieder gefallen sind und jede Zivilisation hat halt ihren Fußabdruck hinterlassen. Und die Welt entsprechend so komplett verändert, dass man sie nicht mehr wiedererkennt. Und gerade das macht, also es ist ein einziger Sense of Wonder, finde ich. Ja. Genau, neben dem Abenteuer, was ich bei dir gespielt habe, habe ich zum Beispiel noch von ausgespielt, dass die 200. Folgen-Episoden, die haben halt auch ein Numenera-Abenteuer gespielt in über 4 Episoden. Mhm. Das fand ich auch sehr stark. Da hast du zum Beispiel, dass da so eine fahrende Plattform ist und der Weg wird bestimmt von einem kugelförmigen Roboter, der davor herläuft. Und der brabbelt immer, ich glaube in einer fremden Sprache, aber sie konnten es übersetzen oder so. Oder sie haben es auch so verstanden. der im Prinzip sucht dieser Roboter Hilfe, um repariert zu werden. Mhm. Und eiert da halt zufällig seinen Weg rum und diese fahrende Stadt folgt ihm einfach. Das natürlich, genau, und um das auszulösen, muss da irgendwie mal einer mittanzen, also in seinem Bereich bleiben. Ja, das ist halt, wenn man erstmal Standard, was das ist, dann sehr cool. Ja, oder? Genau. Und das ist halt, da halt so ein Weltraumfahrstuhl auf, der natürlich nicht beschrieben wird, da ist ein Weltraumfahrstuhl, sondern halt so, wie es ein Mensch dieser Welt begreifen würde. Ne? Und dann irgendwann kommst du auf, ach so, das ist ein Weltraumfahrstuhl, wie cool ist das denn? Ja, eben. Und das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle, einfach weil die Charaktere, also die Charaktere, die man da spielt, die Menschen, die ja da nun sind, das ist ja in dem im Regelwerk so beschrieben, dass sie quasi den Stand haben im Mittelalter. Ja. Und aber um sie herum ist halt alles komplett technisiert halt. Ne? Ja. So ein bisschen wie, ich hatte da immer so Masters of the Universe so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist ja auch so ein bisschen Mittelalter mit Science Fiction mischt. Das ist halt auch so eine interessante Mischung, das stimmt. Und wenn man sich halt das wirklich vor Augen hält, dann bietet dieses Setting einfach so eine Fülle an tollen Ideen und tollen Sachen. Also ich hatte aufgeschrieben bei Weird Fantasy, dass es quasi von den Settings genannt worden für Weird Fantasy, dass es im Prinzip drei Klassen gibt. Einmal haben wir die Mischung Fantasy-Science-Fiction, das hast du halt bei Numenera oder bei Titan's Grave für Fantasy-Age. Im Prinzip auch bei Numeria, bei Pathfinder oder das abgestürzte Borbarat-Raumschiff bei DSA. Hast du natürlich graduell unterschiedlich. Ich sag mal, Numenera fühlt sich wieder an als Pathfinder und das fühlt sich nochmal wieder an als DSA wahrscheinlich. Aber grundsätzlich alles so dieselbe Richtung. Ja. Dann hast du so eine Art, das, was du bei DCC hast, bei Astonishing Swordman und Dödödö of Hyperborea, weiß ich mal gar nicht mehr ganz, wie es komplett heißt, was wir bei Olaf einmal gespielt haben. Das ist, würde ich sagen, so eine Art übersteigerte Sword and Sorcery. Oder halt wirklich Weird Sword and Sorcery. Und dann hast du noch bei Lamentation of the Flame Princess, da hast du das teilweise auch, aber der arbeitet halt auch ganz viel mit Tabubruch. Ja. Ja, das ist auch das, was natürlich den Begriff Weird jetzt erstmal auch so ein bisschen unterstreicht. Also das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen verloren gegangen, gerade in den Beispielen. Wenn halt wirklich Dinge passieren, die komplett abseits der bekannten Normen, denke ich mal, stattfinden, was man so nicht kennt. Also wie bei Lamentation of the Flame Princess, wurde im Forum genannt. Da gibt es ja ein Band. Ein Quellenband, Vaginas are Magic. Vaginas are Magic, genau. Das halt eine Menstruationsmagie beschreibt. Also völlig, völlig weird, völlig strange. Damit wird man ja nicht tagtäglich konfrontiert. Es bricht halt Regeln, sage ich mal. Persönlich hat er nochmal ein Abenteuer von ihm gekauft. Die sind ja daher oft sehr Warhammer-artig. Spielen auch in, also, oder spielen in einer Warhammer-artigen Welt und er hat da sehr viel mit Behinderungen zum Beispiel gearbeitet. Ja. Also eine Prostituierte, die aber gleichzeitig das Bein fehlt oder so. Das hat meinen persönlichen Komfortbereich eindeutig verlassen, aber gerade durch Bilder Schrecken oder Ekel oder irgendwie oder Unangenehmheit zu erregen, finde ich halt, ist auch sehr schwierig. Ne? Man ist unheimlich viel gewohnt und da habe ich auch großen Respekt vor. Als bestes Beispiel nehme ich die Spiral Comics aus einer Manga-Serie. Into the Spiral heißt die, also in die Spirale, und da geht es darum, dass halt Selbstmord gemacht wird und der Mensch wie eine Spirale geformt ist und dann gehen da Gerüchte um und derjenige wird dann langsam paranoid und beginnt überall diese Spiralen zu sehen. Und das ist wirklich so gut gemacht, dass man Also da kann ich selber Spiralen beginnen zu sehen. Zum einen das und zum anderen kannst du auch nur wirklich 4 Seiten dann mal am Tag lesen. Da kannst du nicht das ganze Buch auf einmal durch und ja. Das ist so beeindruckend stark gemacht. Ja. Und genau, diese Kraft der Bilder, die hat James Reddy halt auch teilweise. Hm. Ja. Ja, zum Beispiel. Ich kann noch ein drittes Beispiel nennen, das wäre Walking Dead. Da finde ich ja die Fernsehserie schrecklich, langweilig, langatmig, während die Comicbände so viel Dynamik ausstrahlen, dieser Fernsehserie überhaupt nicht eingefangen werden. Mhm. Da hast du zum Beispiel diese Rache-Szene von Michonne, die im Prinzip im Comic nur ein Vorher-Nachher-Bild ist, das so grausam, also das Bild selber, wie soll man es erklären? Also das Bild selber zeigt keine Grausamkeiten, aber der Unterschied sozusagen Vorher-Nachher lässt einen sich diese Grausamkeiten vorstellen, die da passiert sein müssen, dass das, wie das eine zum anderen gelangt ist, was dazu nötig war, dass das absolut beeindruckend ist und mich nachhaltig, eine nachhaltige Szene ist, an die man sich lange erinnert. Ja, ja. Während im Film oder in der Serie kann man das angucken und ja, es ist Kindergarten im Prinzip. Ja, mir ging das so und mit. Und zwar gerade dadurch, dass es gezeigt wird. Das zieht es ins Lächerliche. Ja, ja, das ist dann die Kraft der Bilder. Das ja. Stimmt schon. Ja. Genau, und die Kraft des Nichtzeigens ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Okay, genau, das haben wir also bei James Reggie zum Teil. Ja, er macht auch andere verrückte Sachen, wie zum Beispiel hat er einmal so ein Free RPG Day so ein Quellenband zu Stecken gemacht. Also, finde ich auch cool. Hätte auch von Bruder Grimm kommen können, so rein theoretisch. Der macht ja auch mal seine coole Quellenbücher. Das stimmt, ja. Ich glaube, ja, auch Schleim hat er auch mal eins gemacht. Also von daher. Auch coole eigene Settings macht er auch gern. Ja. Gut, also das sind so die drei Bereiche von Wirt, die ich sehen würde. Genau, also durch das Buch haben wir, glaube ich, ganz gut erklärt. Durch Science Fiction oder durch bekannte, durch Zukunftselemente, die aber nicht so genannt werden. Oder ja, fremdartige Elemente. Ja, und bei das durch Steigerung von Source and Sorcery oder wir Source and Sorcery, das finde ich halt schwierig zu erklären. Weiß ich nicht. Bei Conan zum Beispiel hat man, heißt der, der Elefantenturm? Ich glaube, ne? Also du weißt jedenfalls, welche Story ich meine. Es kann auch sein, dass sie nicht der Elefantenturm heißt. Jedenfalls bricht Conan mit, glaube ich, zwei anderen diesen Turm, also erklettern ihn unter dem Mittleren und stellt sich heraus, dass das Monster ein, ja, Elefant ist, mehr oder minder, der ziemlich geschunden ist und er, wo eigentlich seine Herrscher sozusagen die viel schrecklicheren Monster sind, dass sie denen da so quälen. Deswegen will ich auch über Elefantenturm heißt doch nicht, weil das eigentlich, also die ganze Zeit denkt man, okay, dass es so eine Art Cthulhuider Schrecken ist, der da drin wohnt oder so. Ja. Deswegen heißt es vermutlich nicht so. Ja, jedenfalls ist das sozusagen die Überraschung und das ist, also man erwartet da so eine gewisse Wirtnis und bekommt es dann nicht und das ist dann aber auch wieder irgendwie so ein interessanter Twist. Ja. Da weiß ich nicht, ob ich das schon dazu zählen würde. Also mit solchen Elementen. Das ist dann eher Sense of Wonder wahrscheinlich. Ja, also mit solchen Elementen spielen ja auch die Witcher-Romane. Ne? Also mit. Ja. Dass vordergründig immer irgendein Monster ist, das Angst und Schrecken verbreitet, ja. Dann aber sich tatsächlich der Mensch eher als das tatsächliche Monster entpuppt. Ja, also Witcher würde ich auch als so eine Art modernes Sword and Sorcery sehen. Das, ja. Ich finde, ja, dass die Bücher oder zumindest die Kurzgeschichten haben sehr viel davon. Das stimmt. Die Bücher vermutlich auch. Aber deutlich weniger. Also okay, da finde ich von der Machart her die Kurzgeschichtenfassung passender. Okay. Ja. Ja. Genau, würde dir noch ein Weird Fantasy Beispiel mit aus der Richtung Weird Fantasy einfallen? Ja, ich finde, das ist einfach schwierig zu schreiben, weil die DCC Abenteuer haben immer durchaus Weird Fantasy Elemente. Ich sag mal, am ehesten würde ich das mit Zum Beispiel Kugel. Da hast du, ich sag mal, der normale, also der Grundplot ist ja, er wird von einem Magier erwischt, wie er ihn ausrauben will. Und der Magier versetzt ihn tausende von Kilometern weg. Und Kugel ist motiviert, sich an dem Magier zu rächen und reist diese 1000 Kilometer zurück. Das Buch ist also eine Beschreibung dieser Reise. Jetzt hat er irgendwie auf Seite, weiß ich nicht, 20, sage ich immer, passt auch so ungefähr, ist er halt zum König geworden und verliert das Königreich. Ja, dann hat auch einfach eine Denzel im Stress auch einfach mal nicht gerettet. Genau, er hat insgesamt 3 Begleiterinnen und jede wird spektakulärer wieder los, als man das ahnt. Also in diesem Buch sind unheimlich viele Ideen einfach verarbeitet, indem ich behaupten würde, das, was er bis auf Seite 20 geschrieben hat, würde heute ein eigener Roman werden. Und diese Ideenreichtum und Vielfalt und dann sind da irgendwelche komischen Muscheln, beziehungsweise irgendein Muschelwesen, was er dann irgendwie überredet, sich zu öffnen, wo, dass er sich verstecken kann. Und nachdem die Typen da weg sind, die was von ihm wollen, macht er die Muschel dann trotzdem kaputt und raubt sie aus. Und also er ist auch unsympath etc. Und jedenfalls, ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das in diese Kategorie Weird Fantasy reinpasst oder halt doch eher hauptsächlich Sense of Wonder ist. Ich glaube, es ist hauptsächlich eher letzteres. Ja, das ist nicht so einfach. Also ich hätte, mir wäre jetzt noch Shadows of Brimstone vielleicht noch eingefallen. Mit dem Aspekt, dass du ja, wenn du zu viel dieses Brimstone gesammelt hast, ja, also diese Steine gesammelt hast, dass du Mutationen kriegen kannst. Das ist ja nur mal ein Western-Setting. Ja. Und halt Cthulhu-Western quasi. Cthulhuides Western-Brettspiel. Mit Rollenspiel-Elementen halt. Und aus ein Tentakelbart oder irgendwelche so eine. Ja, genau. Sowas ist halt dann zum Beispiel. Halt ein Tentakel oder was sowas. Halt auch nicht so alltäglich ist. Genau. Ja, das ist halt schon irgendwie weird, aber es ist so soft-weird, sag ich mal. Ja. Und das würde ich auch zu sowas wie Weird Wars sagen. Also zum Beispiel Achtung Cthulhu. Ja, das ist schon weird. Also, ja, oder. Also mir persönlich ist das Buch ja sowieso zu sanft, sag ich mal. Also ich hätte da, also, oder anders gesagt, die Realität bietet schon teilweise interessantere Ideen, was die Nazis alles sich ausgedacht haben oder angedacht haben und was zum Glück nicht Realität geworden ist, oder teilweise auch Realität geworden ist. Und das, selbst das findet sich nicht in dem Buch, was es an Vergeltungswaffen oder so gab. Also, ja. Also die haben ja, was weiß ich, so diese Eisenbahnkanone, die über 150 Kilometer schießen konnte und mit der sie auch, weiß ich nicht, Paris oder irgendwas beschossen haben. Es gab Ideen zu quasi dem Weltenbomber, also ein Stratosphärenbomber, der quasi Amerika bombardieren konnte und wieder zurückgekommen wäre. Und oder was? Reißflugscheibe. Ja, na, die war, glaube ich, nicht so aktuell. Dieses quasi Weltraumgeschütz, also quasi, dass du die, na, weiß gar nicht, wie genau das funktionieren sollte, aber da gab es halt, nicht unbedingt konkrete Pläne, aber gab es halt Ideen, die vorgestellt wurden, und wenn ich jetzt schon ein Fantasy-Rollenspiel mache, dann hätte ich das auch quasi ja, nochmal ausgebaut. Und mir fehlen auch die Mechs. Ich finde, wenn Cthulhu, müsste auch unbedingt gegen Mechs kämpfen. Ja. Bedingt. Ich hätte, glaube ich, ich hätte das Jahr auch verlegt auf 1947 oder so, wie das zum Beispiel das macht, einfach um darzustellen, es ist nicht die Realität. Oder wir featuren hier, wir freuen uns nicht an irgendwelchen Kriegskreppel, sondern ziehen das einfach in die Zukunft, also in die, oder in eine fiktive Realität, und machen das auch wirklich deutlich daran, dass wir die Jahreszahl so weit voranschreiten lassen, dass wo schon längst nicht mehr Zweiter Weltkrieg gewesen ist oder so. Ja, das ist dann schon, das wäre schon weird gewesen, ja. Ja, also. Genau, ist aber für mich noch nicht diese Weirdness, die halt DCC ausmacht. Aber ja. Haben wir, glaube ich, schon mal Weirdness halbwegs umrissen. Sword und Sorcery sollten wir vielleicht auch nochmal. Ja. Ja, natürlich der Klassiker Conan. Conan, genau. Und du gehörtest oder gehörst zu den Leuten, die sagen, die ein Buch Conan gelesen haben und sagen, dass da mal das Gleiche passiert. Von mir dafür verdammt werden. Ja. Ja, weil ich habe. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber ich. Für mich war das, also diese kurz. Sind ja meist nur kurz, also sind ja nur Kurzgeschichten. Korrekt. Die über ein paar Seiten halt nur gehen. Und das war schon alles relativ ähnlich. Also. Das, was ich jetzt noch in Erinnerung habe, war eigentlich im Regelfall immer, dass Conan auf einer Suche war nach irgendwas, also oder halt irgendwo reingestolpert ist, in der Wüste fast verdurstet wäre, dann doch noch ein Fass Wein gefunden hat, das er ausgetrunken hat und irgendwo eine Jungfrau befreit hat. Oder zumindest dieselbe Geschichte, weil sie irgendeine gefällt. Frau. So habe ich das jetzt halt noch im Hinterkopf. Du sagtest ja mal, ja. Muss ich kurz anführen, ja, dass es ja unterschiedliche Versionen gibt. Genau. Es ist ganz wichtig, dass man bei Conan quasi versucht, das Original zu lesen. Das Original gibt es erst seit gar nicht so langer Zeit. Es gab von Heine eine komplette Übersetzung in 3 Bänden. Genau, dann habe ich 2, das weiß ich. Da habe ich bei mir zu Hause stehen. Und später gab es eine von muss ich nachliefern, weiß ich nicht, wie der Verlag heißt. Die haben daraus 6 Hardcover-Bände gemacht. Und da es gab über einen Editor, der selber ganz großartig war bei Sword & Sorcery, und der hat die Conan-Geschichten quasi nach seinem Gusto verlängert. Aber bei Conan liegt halt die Würze in der Kürze. Und das ist wirklich so, dass er in der Kürze unheimlich viel ausdrücken konnte. Und wenn man diese Geschichten halt verlängert und dadurch kaputt erzählt, dann ist das natürlich schlecht. Ja. Ja, und diese Elemente wie zum Beispiel noch eine hübsche Blondine da einzubauen, das kommt halt teilweise durch die, dass sie dann in den Weird Tales oder so erschienen ist und kommerziell gemacht werden musste. Da hat er was, was ich eine alte Kull-Geschichte genommen, oder Kull-Geschichte genommen und der noch eine Frau beigepackt und zack, war schon eine neue Conan-Geschichte. Ja, das durch euch. Aber gerade die ersten Conan-Geschichten, also ich finde, die sind schon sehr unterschiedlich und sehr, sehr toll. Leiber sollte man nicht vergessen. Mit Favorit und der graue Mausling. Ja. Da gibt es auch 2 uralte Sammelbände von Heine. Die quasi, es gibt 7 Bände von ihm, auf Deutsch jedenfalls. Und 6 davon sind in Sammelbänden drin, in 2 Sammelbänden. Also die kann man, wenn man da irgendwie reinkommt, über Tauchticket oder sonst was, kann man sehr empfehlen. Sollten wir nochmal erläutern, was Sword and Sorcery jetzt überhaupt ausmacht? Nachdem wir jetzt ein paar Literaturbeispiele genannt haben, können wir das tun. Und als allererstes können wir nochmal darüber sprechen, weil es so oft auftaucht, und irgendwie der dumme Barbar. Conan ist nicht dumm. Conan ist nicht dumm und war nie dumm. Und das ist quasi wahrscheinlich das Klischee. Ich erkläre es mir so, dass das vielleicht wegen der Film entstanden ist mit Arnold Schwarzenegger, Gewichtheber. Arnold Schwarzenegger ist mit Sicherheit auch nicht dumm, aber vielleicht ist da dieses Klischee entstanden. Ich weiß, kannst mir sonst schwierig erklären. Also, er wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn er nicht intelligent wäre. Jedenfalls, auch das ist ein dummes Klischee, aber vielleicht mag das daher kommen. Also mit den Conan-Büchern kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, weil das taucht da nicht auf. Da ist er mal immer natürlich pantherhaft, egal was. Er liest auch pantherhaft mit pantherhaften Reflexen Bücher. Das ist da ja völlig egal. Hauptsache es ist pantherhaft. Er ist agil, er ist Waldläufer, er wird später König. Alles Mögliche. Favard unter grauem Ausling. Favard ist auch alles andere als dumm. Naja, gut, ist ja auch egal. Jedenfalls, das muss man nochmal, muss sich eher jedenfalls loswerden. Dass dieses Klischee mir immer körperliche Schmerzen hat, weil man es auch jedes Mal, wenn irgendwer ein Barbar spielt und dann. Naja, egal. Ja, das ist völlig berechtigt. Ja, also Sword and Sorcery, wir haben häufig die Anlehnung, wir haben so eine pseudo-historische Welt, sag ich mal. Oder? Ja. Sprich Länder wie Algorien, und Ramanonien, die einem irgendwie bekannt vorkommen und es aber doch nicht sind. Also, wenn man Conan liest, es klingt halt irgendwie so, als wäre das historisch, als wäre das historische Länder. Ja. Als wäre das irgendwo in Frühägypten und. Das stimmt. Genau. Ja, und genau. Häufig spielt das denn ja auch im Mittelmeerraum. Also in einem Äquivalent zum Mittelmeerraum. Hm. Es geht natürlich immer um Abenteuerliches, also von alten Ruinen, die entdeckt werden, über ja, den Schlangenkult, den man noch aus dem Film kennt. Also der als genau, man muss immer als Held sozusagen, oder der Protagonist ist meistens schon eine Art Held, der aber auch seine Ecken und Kanten hat. Hm. Ja, einfach häufig ein bisschen sozusagen übersteigert ist. Bei Conan kommt das, glaube ich, im Film mehr rüber als in den Büchern, aber man könnte schon sagen, dass er halt von seinen Fähigkeiten zu den oberen 5% seiner Leute gehört, sozusagen. Ja. Und das würde ich jetzt hier bei Favard und der Graue Maus legen. Das sind natürlich auch einfach Charaktere. Wenn man es euch cool sieht, dann hast du, das würde ich wieder mit Favard und der Graue Maus legen, so ein bisschen gleichsetzen. Die sind halt auch sehr ja, halt extrem gewitzt. Gewitzt, genau, das ist das richtige Wort. Dann hat man noch häufig dieses, dass sie am Ende des Abenteuers unheimlich viel Gold kriegen, große Schätze erobert haben und das aber innerhalb von 3 Minuten verprassen. Also bei Kugel halt im Extrem, wie gesagt, dass er König geworden ist und das innerhalb von 3 Minuten wieder verliert und des Landes verwiesen wird. Und genau, dann diese abenteuerliche Welt und ganz wichtig dieser Magie-Aspekt, dass Magie halt was, häufig was Böses, immer etwas Gefährliches ist. Favard und der Graue Maus Link. Der Graue Maus Link ist ja zum Teil Magier. Und auch Favard hat dann später eine Lehrmeister oder Lehrmeisterin, der ihm Magie beibringt. Genau, also da haben wir das ein bisschen drin. Ja, von Jack Vance kommt The Kauzing Magier. Also er hat einmal ein Magier-Duell beschrieben, da habe ich mich echt kaputt gelacht, dass die sich da um die Ohren geworfen haben. Dann wird der eine in Knochen verwandelt und was die sich da gegenseitig um die Ohren hauen, das ist schon sehr, sehr lustig. Ja, Genre ausreichend klar gemacht? Ja, ich denke schon. Also ich denke, jetzt die genau, im Rollenspiel Zuhörer das eh zuordnen können. Ja, im Rollenspiel zum Beispiel umgesetzt von Barbarians of Lemuria. War ich ja damals mit im Übersetzungsteam. Das ist halt ein sehr knappes Rollenspiel, was darauf fußt, dass man quasi mehrere Berufsbezeichnungen hat. Was weiß ich, man ist Barbar 3 und Jäger 1. Und das sind dann zugleich auch das, was die Fähigkeiten ausmacht. Also wenn ich irgendwas mache, was ein Barbar kann, kann ich auf diesen Wert würfeln. Wenn ich irgendwas mache, was ein Jäger kann, kann ich darauf würfeln. Und ich habe halt auch das dabei, was ein Jäger hätte, also Bogen zum Beispiel. Ja. Und bin ich kein Jäger, dann habe ich auch keinen Bogen dabei. Oder außer ich habe einen anderen Beruf, der den dabei hätte. Ja. Also ist, finde ich, ein interessantes, kurzes Ding gewesen, aber Spiegel, Sword und Sorcery, gerade in Magie, ja gut, die war dann auch in 3 Stufen unterteilt. Aber so richtig hat es das nicht wieder gespiegelt. Ja, und jetzt natürlich mit DCC und diesem Magiesystem, das ist echt faszinierend, weil das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf mit diesen. Wo du nie sicher sein kannst, wenn du den Spruch machst, dass er so klappt, wie du willst. Ja. Dass er so stark ist, dass es ausreicht. Und es kann genauso gut sein, dass du eigentlich nur einen Goblin wegatzen willst und plötzlich den ganzen Tag rettest, weil du eine 20 wirfst und da halt einen viel höheren Effekt auslösen kannst und keine Ahnung. Ja. Wobei ja auch D&D das Element mit drin hat. Die wilde Magie. Ne, da musst du ja auch jedes Mal, wenn du einen Zauber wirkst, ja, Würfel war... würfen und dann halt gucken, ob du. Ja, du kannst auch versehentliche Feuerball irgendwo reinschleudern oder externe Armer eben beschwören. Naja, das vielleicht glaube ich jetzt nicht, aber kann durchaus auch tödlich enden. Ja, aber wie oft taucht das auf? Naja, genau. Bei D&D ist halt, bei DCC ist das der Standard. Bei D&D 5 ist es die Ausnahme. Das ist richtig. Ich wollte nur sagen, dass aber auch da das Element zumindest vorhanden ist. Ja, aber schon auf eine andere Art. Also, dass sich der Zauber verändert, ist ja bei DCC noch das Mildeste. Dass du dich veränderst, ist dann schon die schwerere Stufe. Dass du Ärger mit deinem Patron hast. Also, das kommt übrigens wieder von Langmar, also Fahrrad und der Graue Mauser. Ja. Die, genau, dass die beiden ihre Lehrer nennen sich halt Patrone, genau. Und da dürfte das die Idee herkommen. Genau, und wenn man halt die verändert, also ein Patron könnte jetzt zum Beispiel Cthulhu sein, ist glaube ich auch einer der Patronen, die da auftauchen. Und dann gibt es so einen großen Froschgott oder sonst was. Mhm. Und die haben dann auch natürlich auch eigene Zauber und so weiter. Also das ist schon sehr... Das ist zum Beispiel so ein Element, ja, da würde ich sagen, das ist weird. Ne? Da hast du echt seltsamste Chaosgötter, denen du anbeten kannst und sagen würde, hast du einen an der Klatsche. Ja. Dann kommen wir schließlich zum Sense of Wonder. Ja. Okay. Haben wir, glaube ich, auch schon zum größten Teil erklärt, glaube ich, mittendrin. Ja. Bei der Beschreibung von Numenera. Ja. Aber geht ja noch weiter, natürlich. Genau. Ja, also wenn ich Sense of Wonder erklären müsste, würde ich sagen, das ist schon das Gefühl, was man hatte, als man die ersten Male Rollenspiel gespielt hat. Ein Gefühl des abenteuerlichen, Unbekannten, der unendlichen Möglichkeiten. Hm. Vielleicht wie Schmetterlinge im Bauch. Hm. Aber wirklich so eine Art Aufgeregtheit auf jeden Fall. Ja. Und das Interessante ist, dass man das Gefühl aber nicht wieder hervorrufen kann, indem man das macht, was man früher gemacht hat, weil das kennt man ja schon. Also ganz konkret kann ich es dir bei HeroQuest sagen, als ich das die erste Mal gespielt habe, war das, sich das super spannend angefühlt und aufregend und so weiter. Und als wir irgendwann mal, ist ja auch schon wieder diverse Jahre her, die Zwergenkampagne von HeroQuest gezockt haben, da habe ich dann gemerkt, dass das Spiel doch sehr limitiert ist und einfach ich dem entwachsen bin, sag ich mal. Ja, es war vielleicht ein sehr kurzlebiger Sense of Wonder. Als man das aufgebaut hat, wieder hingestellt hat, ja, das war ja... Vielleicht dazu ein Sense of Wonder. Ja, es war schon wieder, es war ein Gefühl von, boah, Mensch, HeroQuest. Weil ich habe das ja früher auch natürlich sehr oft gespielt. Ja. Aber man hat ja mittlerweile auch, also das Rad dreht sich ja weiter. Die Spielmechanismen sind einfach auch nicht mehr aktuell. Es ist Ungleichheit bei den Charakteren. Also ich meine, dass der Magier im Prinzip nur einen einzigen Gegenstand von so einem Stapel kaufen kann. Unglaublich. Und dieser Zauber ist einer beschissener als der andere. Ja, da gibt es mittlerweile ganz, ganz andere Vergleichswerte. Ja, jedenfalls, als ich dann jetzt schon recht. Zum Beispiel Shadow of Brimstone gespielt habe, das hat mir diesen Sense of Wonder, den ich früher bei HeroQuest hatte, zurückgebracht. Aber es ist natürlich viel, viel, viel, viel komplexer. Ja? Und wenn da der Sense of Wonder nachlässt, zum Beispiel, weil man die Stadt schon kennt, dann gibt es halt diese Box, die City Box, dass halt auch die Stadt jetzt ganz noch mal mehr Möglichkeiten bekommt und du jedes Mal zufalls gewählt wird, was da überhaupt da drin ist, wie groß die Stadt ist und so, dass du die Elemente teilweise sehr, sehr halt nicht alle auf einmal hast, sondern halt sehr, sehr langsam und dadurch der Sense of Wonder sich nochmal weiter gestreckt wird. Ja. Großartig. Ja, also jedenfalls es hat mit Nostalgie zu tun, ja, aber es ist halt nicht nur Nostalgie oder im Gegenteil. Nostalgie wäre es ja halt, wenn man diese alten Sachen macht und wie HeroQuest spielen, damit dann ist so, hey, total cool. Naja. Aber genau das ist es, klappt bei mir jedenfalls nicht. Eben, es sind ja mannigfaltige Sachen, an denen man das festmachen kann. Also wenn wir jetzt so ein DCC nehmen, was ja halt auf einem OSR-System basiert, aber halt ja komplett anders wiederum, ne? Also modifiziert mit Sachen, die es halt ja in der Form früher gar nicht gab. Und von daher kann ich schon verstehen, dass sowas halt vielleicht auch allein schon regeltechnisch ein Sense of Wonder auslösen kann, wenn man einfach mit Mechaniken konfrontiert wird, die man so vorher noch gar nicht kannte vielleicht. Also durch Mechaniken Sense of Wonder, also persönlich finde ich ja Mechaniken interessant und habe auch Freude an Mechaniken, aber ich glaube nicht, dass sie ein Sense of Wonder auslösen, vielleicht unterstützen. Ja, also mir zum Beispiel bei Shadows of Brimstone der Aspekt halt sehr gefallen, dass wenn du halt zu viel Brimstone mit dir rumschleppst, du irgendwann halt eine Mutation kriegst. Und das ist mir damals auch bei meinem Charakter, dass er halt plötzlich eine lange blaue Zunge hatte, natürlich auch im Gedächtnis geblieben. Ja. Und dann, oh, what the fuck. Und entsprechend ja, die halt auch. Wenn Sense of Wonder war ja wahrscheinlich die lange blaue Zunge und nicht der Regelmechanismus Center, oder? Ja, klar, aber das ist halt, dass das halt geht. Meinst du, dass damit verbunden ist? Dass ja. es verbunden ist, ja. Dass das halt funktioniert, ja. War dann halt der Sense of Wonder. Also ich kann mir das bei DCC schon vorstellen, dass das bei Zaubern zum Beispiel auch ein Sense of Wonder auslösen kann. Weil da irgendwas total Abstraktes oder so passiert. Oder auch die Patzer-Tabellen, weil da auch mit Sicherheit lustige Sachen drin sind, die man sein Leben lang nicht vergessen wird. Ja. Aber, die ich ja da immer Trichter gespielt habe, beziehungsweise doch einmal auch normales Abenteuer, auf Stufe 2, so weit, also das Element ist halt noch nicht, ist mir noch nicht untergekommen. Jedenfalls nicht in seiner erinnerungswürdigen Form. Sprich, der Sense of Wonder liegt für mich schon eher in den Abenteuern. Und ich finde es immer furchtbar, wenn irgendjemand schreibt, ja, ich spiele DCC und benutze dafür was selbst ausgedachtes. Gut, gegen was selbst ausgedachtes kriege ich eh immer manchmal meine Krise. Aber sagen wir mal, nehmen wir da zum Beyond the Wall Abenteuer. Ja, dann ist das aber eben nicht mehr DCC, sondern Beyond the Wall, was eben auch ein sehr, sehr tolles System ist, keine Frage. Aber die DCC-Abenteuer sind so eigen, dass das nicht das gleiche ist. Ja. Ich kann halt nicht irgendein beliebiges OSR-System nehmen und das mit DCC bespielen. Beziehungsweise, natürlich kann ich das, weil das wertetechnisch leicht möglich ist. Darum sind es ja OSR-Systeme. Aber die Eigentümlichkeit, die die DCC-Abenteuer bieten, hast du halt in ganz, ganz wenigen anderen Abenteuern. Das Einzige, was mir dazu persönlich einfallen würde, ist zum Beispiel das Einstiegsabenteuer von Lamentation of the Flame Princess mit dem Star Tower. Ja, das auch gleichzeitig sehr weird war. Ja, genau. Das würde da hervorragend reinpassen. Das hätte auch DCC sein können. Das hätte man auch als Funnel machen können oder als Stufe 1 DCC-Abenteuer. Aber sonst, genau, so kann man das halt nicht austauschen. Und wiederum DCC-Abenteuer mit einem anderen OSR-System zu spielen, würde ich auch nicht, weil diese Zaubermechanik schon ziemlich einmalig ist. Also wenn, müsste ich mir die Mühe machen, wenn ich das mit D&D 5 bespiele, da auch die Zaubermechanik mit dieser chaotischen Magie mir nochmal genau anzugucken und dann vielleicht zusätzlich noch was mit Mutationen oder sowas zu überlegen. Ja. Und die Frage ist wiederum, ist das, wenn es bei DCC klappt, wäre es bei D&D 5 vielleicht wieder unfair, weil es die Balance der Klassen vielleicht zerstört. Ja, klar, da muss man, das ist natürlich klar, das muss man abwägen dann. Das stimmt schon. Ja. Aber letzten Endes empfindet ja jeder diesen Sense of Wonder ja irgendwo anders. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin der Meinung, es war Hahnmaster, als ich das erste Mal gespielt hatte. Also ich glaube, dass es das war. Weil es das erste System war, das ich gespielt hatte, das wo plötzlich wo es unterschiedliche Trefferzonen gab. Oder war es Moonquest? Ja, Hahnquest ist ja ein Ruhmquest-Ableger. Hahn-Quest. Hahnmaster, ja. Ich weiß aber jetzt nicht, welches System das jetzt halt genau war. Und dann gab es verschiedene schwere Grade der Verletzungen. Und je höher der war, desto mehr Einbußen hatte man halt dann beim Würfeln, dass man halt, dass ich den Schild nicht mehr richtig halten konnte, oder hat man dann minus irgendwas gekriegt auf Abwehr und solche Sachen. Würde mich heute auch nicht mehr wirklich reizen. Nee. Aber da, um jetzt wieder zum Punkt kommen, zu den Regelmechanismen, das fand ich damals halt echt geil. Und habe dann halt, boah, das ist ja voll realistisch. Und das hat man dann halt auch... Das wäre nochmal ein Thema, aber das ist ja voll realistisch. Sehr gern. Und das fand ich ja damals überwältigend. Heute würde mich das ankotzen, weil ich da gar keinen Bock mehr drauf habe, auf die ganze, mir das Ganze umzurechnen, auszurechnen. Also ich habe neulich zufällig Hagemaster gespielt. Ja, ich weiß. Sehr schön. Aber ich weiß auch, warum ich es nicht als Dauerkampagne spielen würde. Aber die Höhle zum Beispiel, also zum Schluss ging es in die Höhle, also eigentlich D&D-Gebiet sozusagen. Aber war wirklich gut gemacht und es hat sich halt auch ganz, ganz anders angefühlt als bei D&D. Und dass halt überall wie tief diese Höhle ist, also wie das Höhenniveau ist, wie hoch die Decke ist und so, das war schon cool. Also man konnte sich sehr plastisch vorstellen und hatte was. Naja. Ja, es ist halt sehr, sehr simulatorisch halt. Und simulatorisch und in Häkchen, ja, es soll schon mittelalterlich realistisch sein, auch wenn wir Zwerge und ein paar und sogar einen magischen Gegenstand, habe ich gar nicht mit gerechnet. Wow. War negativ, aber. Naja, und jedenfalls, das fand ich halt damals echt, das hat mich sehr überrascht. Weil, also positiv überrascht, weil ich halt, wie gesagt, das sehr realistisch empfand. Ja. Und das ist zum Beispiel auch das, was Felix anspricht. Also er findet realistisch, nein, simulatorisch angehauchte Systeme, mit denen kann er halt mehr anfangen. Achso, das war ich. aber davon ab... ja, ich weiß nicht, das ist realistisch. Fand ich das halt sehr faszinierend zu dem Zeitpunkt. Ja, gab's ja wirklich so eine Phase, wo man das immer realistisch haben wollte, aber also irgendwann habe ich akzeptiert, dass halt D&D ein Spiel ist, das mit Spielmechanismen funktioniert und man diesen Spielmechanismen auch Spaß haben kann und Trefferpunkte gar nicht realistisch sein müssen. Nee. Also, man kann sie halt einfach als Element nehmen und man kann sie einfach hinnehmen, ja. Ja. Deswegen war das jetzt halt auch kein Sense of Wonder nach deiner Beschreibung, dass es halt angefühlt hat, als würde man wieder zum ersten Mal Rollenspiel spielen, oder als würde einem das Gefühl geben, dass es zum ersten, ja doch, eigentlich hast recht. Also ich habe es ja zum ersten Mal in dem Fall gespielt und es war halt für mich dann schon so ein Wow-Erlebnis einfach. Genau, aber durch Regeln kannst du es halt schwierig wiederholen. Also das, was du beschrieben hast, erlebst du halt nicht, wenn du ein zweites, drittes, viertes Mal Hagemaster spielst, sondern nur, wenn du jetzt ein System spielen würdest, was das jetzt noch feiner macht. Ja, genau. Oder so. Ja. Das heißt, man braucht immer eine Steigerung in der Dosis. Und das habe ich halt das Gefühl, dass die DCC-Abenteuer das auch machen. Also wie der System Matters Podcast sehr schön herausgearbeitet hat, dass John Goodman jetzt der Abenteuer quasi nur annimmt, wenn da mehrere gute Ideen drin sind. Das, was ich schon bei Kugel erwähnt habe, was mich auch in den Büchern total fasziniert, dass sie eben nicht auf einer Idee, auf einer guten Idee fußen, sondern dass da die guten Ideen einfach aneinandergereiht rausgehauen werden. Da weiß man gar nicht, wie der Mensch ein zweites Buch geschrieben haben kann. Aber er hat es ja irgendwie geschafft. Und das übrigens auch nicht schlechter ist als das andere. Aber jedenfalls dieser Ideenreichtum und diese Kreativität, na klar, manches ist auch einem unbekannteren Sword und Sorcery-Werk nachempfunden oder so. Oder natürlich gibt es auch Vorbilder, aber das ist halt so originell und fremdartig. Ja, es kommt halt darauf an, was man daraus macht. Also wenn sag mal, The Witcher nehme, das basiert auch auf mittel- und zentraleuropäischen Sagen und Legenden letzten Endes. Da ist ja auch nichts, sogar der Charakter als Geralt von Riva, der Witcher, ist ja auch von irgendeinem kroatischen oder tschechischen Charakter entlehnt, Romanencharakter. Und der hat ja auch im Prinzip alles nur wild zusammengewürfelt. Ja. Aber letzten Endes das, was bei rausgekommen ist, dann wiederum, wie er das ja selber geformt hat, das macht halt den Unterschied. Ja. Und da macht es halt auch Spaß, das zu lesen und sich dann da auch reinzuversetzen. Ja. Was übrigens für mich auch ein Sense of Wonder war. Lesen, das Spielen oder? Das Lesen. Du hast gelesen vor den Spielen oder hast die Spiele gespielt? Ich habe tatsächlich, ja, so wie das viele gemacht haben, ich habe erst das Spiel gespielt und dann bin ich halt, also den ersten Teil von Witcher, der 2007 erschienen ist, und dann bin ich glaube, als ich mir das Spiel kaufen wollte, genau, da bin ich, ich hatte erst Trailer und sowas alles dazu gesehen, und als ich mir das Spiel damals bei einem großen Online-Shop bestellt hatte, da wurde ich dann halt auf die Romane aufmerksam, und die habe ich auch gleich in eins komplett weggelesen. Ne, einfach weil der Humor da war, die Welt war irgendwie geil, und ja. Es sind also dann auch, können ja auch kleinere Dinge sein. ne, die einen dann so total zum Staunen bringen. Wow, wie kann das sein? Ja, ich hätte noch als Beispiel das D&D-Einsteiger-Abenteuer. Da hatte ich tatsächlich auch so ein Sense of Wonder-Moment, wo du aus... Ja, also, ich sag mal Spoiler, wer jetzt das D&D-Einsteiger-Abenteuer noch vor sich hat und spielen möchte, sollte jetzt die nächsten 5 Minuten überspringen. Naja, jedenfalls gibt es da ja im ersten Dungeon die Stelle, wo man rausgespült wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Oder zumindest, dass man das auslöst mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Bisher haben das alle Gruppen geschafft, bis auf eine einzige bei mir. Und jedenfalls, als mir das passiert ist und ich in vor der Höhle lag, in der Pfütze, dachte ich mir, das passiert mir kein zweites Mal. Ich gehe sofort wieder rein und da hoch. Bis dahin haben die quasi die Barriere nicht neu aufgebaut, komme ich wieder rausspülen. War denn echt sehr überrascht, als sie es doch konnten. Dann dachte ich so, da hat der Abenteuerautor aber mitgedacht. Toll. Ja. Deswegen, es ist halt schwer zu fassen, weil es ja für jeden was anderes bedeutet. Also für jeden was anderes da auch. Ja, und ich glaube, das Ganze, man muss auch dazu sagen, genau, ich habe es bei Agami gespielt. Man hat das sehr detailliert beschrieben, wie das seine Art ist. Und das hat mich vielleicht so in die Szene versetzt, dass ich das Sense of Wonder erlebt habe. Ja. Ich das jetzt woanders stimmt, erlebt das, und hätte das lapidar erzählt, wäre das vielleicht gar nicht so passiert. Das also kommt halt auch noch mit dazu. Im Dings-Podcast, im Vergessene Welten, im Verlieswelt-Podcast, genau, die haben das ja auch gespielt. Da hätte ich jetzt diesen Sense of Wonder vielleicht nicht gehabt. Wobei der Podcast insgesamt sehr toll ist und auch viele tolle andere Szenen hat. Ja. Ja, aber klar, das trägt natürlich auch dazu bei. Ne? Wie präsentiert einem das der Spielleiter letzten Endes? Kann er das jetzt wirklich, also genau, wie bei Numenera zum Beispiel, das ist ja schon eine Leistung, sag ich mal, einem, wenn man es selber nicht richtig erfassen kann, ja, das aber ja den Spielern irgendwie zu transportieren, in was für einer Welt die sich da gerade befinden, was da los ist. Ne? Und deswegen sage ich mir, okay, das habe ich bei den anderen beiden wahrscheinlich nicht geschafft. Einfach weil es zu fremdartig war. Wäre das bei dir vielleicht ein bisschen einfacher war, einfach weil du natürlich schon andere Referenzen hattest. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder wahrscheinlich. Ich glaube, ihnen war das halt zu fremdartig. Und sie hätten sich in halt ein ganz normaler D&D-Dungeon, das wäre für sie auch neu gewesen. Da hätten sie dann vielleicht selber ihren Sense of Wonder gehabt, während man selber sagt, schon tausendmal gehört. Ja, ja. Macht trotzdem Spaß, sozusagen. Nee, aber nehmen wir das D&D 5 Einsteiger-Set, da haben sie auch teilweise ihren Spaß ja zurzeit dran. Ja. Das ist ein Teil der Person. Auch ein Sense of Wonder wieder für mich, das die 5. Ja. Edition von D&D. Hat mich auch wieder richtig geflasht halt. Und da habe ich mich auch, als wir das erste Mal gespielt hatten, das war ja das mit dem Starter-Set. Ja. Wo ich dabei war. Und also wo wir beide mitgespielt haben mit Agame zusammen. Und da haben mich einfach dann auch die Regelmechanismen dann da wieder interessiert, weil ich das so von D&D noch gar nicht kannte. Ja. Weil es einfach ja mal auch neue Edition war. Und wo ich mich jetzt nochmal wirklich näher dann damit befasst habe, einfach auch, boah, wie geil, also wie intelligent vieles einfach gelöst ist und wie sauber sich das spielen lässt, hat mich das auch wieder neu infiziert. Wie einfach manches gelöst ist, finde ich. Ja. Ja, elegante Schlichtheit. Das passt noch am allerbesten, genau. Und ja, das hat für mich halt den Funken für D&D wieder neu entfacht. Ja. Weil für mich war das Interesse vorher im Prinzip komplett erloschen. Auch dann mit Pathfinder. Ja. Also weg von 3.5, dann hin zu Pathfinder. Die vierte hat mich gar nicht mehr interessiert. Und die fünfte halt, ja, ne, da ist dann wieder, dass da war wieder der Wow-Effekt dann wieder da. Ja. Ja, mir fällt noch als Beispiel ein, dass wir eine Proberunde von so einem Astonishing Swordman etc. etc. auf Hyper-Rare hatten. Da hatte ich ja bei der Charaktererschaffung durch irgendeinen Zufall also durch irgendeinen glücklichen Wurf quasi einen Begleiter gekriegt, einen Luftelementar, welcher zugleich ziemlich mächtig war, irgendwie mit 6 Trefferwürfeln und selber ist da mit einem Trefferwürfel rumgehumpelt. Und das hatte halt auch so ein ja, so ein Sense of Wonder, Weird Fantasy Flash bei mir ausgelöst. Ich habe mir das immer vorgestellt, weil die Zauberer den Sword and Sorcery ja eh immer ein bisschen verpeilt sind. Also erstmal, dass der Wind sozusagen durch mich spricht. Und also sprich war ich der, durch den der Wind spricht. Ja. Und außerdem wusste ich immer, wo es lang geht. Fand bloß schade, dass die anderen oder viele andere Spieler da nicht so mitgemacht haben, weil natürlich wissen die Outgame, dass ich nicht weiß, wo es lang geht, aber sie hätten ja quasi eben genregerecht darauf reagieren können und ja. Dann so. Oh. Ich war beeindruckt. Ja, ich habe es nicht umsonst performt. Und als er quasi gekillt wurde durch noch einen größeren Zufall, ich habe ihn auf irgendwas drauf geschickt, wo Olaf dann gewürfelt hat und dann so quasi mit dem W20 und bei einer 20 passiert was. Er würfelt natürlich die 20 und er war dann weg. Da war ich echt traurig. Ja, deiner geheimen Macht beraubt. Da war ich nicht mal der, durch den der Wind spricht. Du bist der Darmwind. Ja. Ja, also das hat mir zum Beispiel da auch so ein ging halt in diesem Bereich von den drei Begriffen. Ja. Wie, also irgendwie wie ein Dreieck quasi zusammenstehen. Ja, nicht müssen, aber es irgendwie bei DCC auf jeden Fall tun. Ja, insofern ist es auch super erfreulich. Die deutsche Übersetzung läuft ja hervorragend. Oder das die Vorbestellung dazu. Wir sind jetzt schon beim 8.9. Abenteuer, was noch zusätzlich übersetzt wird. Oder nicht zusätzlich, insgesamt werden 9 übersetzt. Und die ersten 5 auch versucht, mit dem Grundregelwerk auszuliefern. Es sind viele Harley Stroh Abenteuer bei, den ich persönlich sehr schätze. Bei der alten Google Plus Gruppe habe ich halt, hatte ich mal verlinkt, wenn er was einen Abenteuer verbreitet und hat halt auch immer kurz geantwortet und geliked oder so. Ja, Google Plus. War immer sehr lustig. Ja, Google Plus hatte eine unheimlich extrem rege DCC-Gruppe, die den Gong Farmers Almanach geschrieben haben. Das ist ein, ich weiß nicht, ob es 1000 Seiten sind, aber es sind auf jeden Fall mehrere 100 Seiten dickes Fanzine, wo die quasi jährlich ihr Material sammeln, das sie geschrieben haben in ihrer G-Plus-Gruppe, das einfach noch hintereinander wegstellen. Also beeindruckend. Ich habe mir einen Jahrgang oder zwei Jahrgänge gekauft. Einfach nur totale Wahnsinn. Ja, auch wie DCC eine sehr rege Fanzine-Kultur hat. Selbst das Grundregelwerk ist ja schon der totale Wahnsinn, weil ja irgendwie die Regeln selber, keine Ahnung, 20 Seiten nur einnehmen und die restlichen 4000 sind schmuckes Beiwerk, was man alles machen kann, theoretisch. Ja, also, naja, gehen wir es mal durch. Der einmal, die Bibel. Weil du jetzt natürlich die Special Edition hier hast. Ja, die übrigens super Schmuck ist. Ja. Muss man auch dazu sagen. Gold und Schwarz passt einfach hervorragend. Ja, auf Deutsch noch deutlich teurer, als ich hierfür bezahlt habe. Ja. Dafür habe ich das Glück gehabt, dass meine gleich mit angestoßener Ecke angekommen ist, sodass ich sie nicht nur im Schrank stehen habe, sondern sie auch fleißig benutzen. Und erstmal sind unheimlich viele Oldschool-Bilder drin und oft ganzseitig. Das einfach schon mal viel ausmacht. Überhaupt dieses oldschoolige Layout, der totale Wahnsinn. Ich höre immer, ja, und bei Bildern, also darauf brauchst du bei DCC ja nicht setzen, aber doch, also die sind unheimlich geil. Das tönt mich auch unheimlich beim Witcher-Rollenspiel ab. Ja, weil das Design Optik. Total, das passt ja. Null. Das passt gar nicht. Da hätte ich mir echt ein komplett anderes Design gewünscht, weil das schreckt mich schon es schreckt mich jetzt nicht ab, aber es passt einfach gar nicht. Ja, hier ist halt ganz so irgendein magischer Raum mit einem Tor, wohinter man dann halt die Burg sieht im Hintergrund. Aber auf jeden Fall, du hast aber super viele kleine und große Bilder. Natürlich hier die vielen Tabellen, ne? Also hast halt hier in jedem Chapter hier so eine ganzseitige Das ist einfach so oldschool. Die sind so vollgestopft, die Bilder. Das sind echte, teilweise echte Wimmelbilder. Ja, genau. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Wahnsinn. Und manche sind halt auch Anspielungen auf alte klassische D&D-Bilder etc. Aber da könnte jetzt Agami besser referieren, als ich das kann. Ja, Charaktere, Skills und Equipment hat man schnell durch. Und mit Combat ist man auf Seite 100 etwa. Magic ist dann bis Seite 120 erklärt. Da sind auch die ganzen Crit-Tabellen drin und so weiter. Ne? So, und dann haben wir ab Seite 127 erstmal knappe 200 Seiten oder 180 Seiten Zaubersprüche. Das musst du erstmal haben. Ja, für alle Level. Für alle Level heißt bei DCC Stufe 1 bis 5. 5 ist also die höchste. Das ist auch mal eine... Klingt komisch, ist aber so. Ja, kann auch mal passieren, ja. Dann hast du noch ein paar SL-Sachen mit Reiseregeln, verschiedenen Patrons, wie man XP verteilt, ein paar magische Items, Items auf 15 Seiten. Nee, die Monster nehmen dann nochmal 60, 70 Seiten ein. Dann hast du nochmal zwei Abenteuer unter anderem das sehr bekannte Portal Under the Stars, also das Portal unter den Sternen. Sehr toll. Ich glaube, du hast das auch gespielt. Weißt du? Nee, ich glaube doch nicht. Ich würde was anderes. Nee, wir hatten. Ich habe das ja nur einmal gespielt auf dem. Ja, Ding mit auf Mike. Ding, genau. Ja, das war Stufe 2 Abenteuer. Ich habe noch die Unterlagen hier drin, deswegen weiß ich das. Und dann gibt es noch einen ausführlichen Appendix. Mit Sprachen, mit Flüchen, mit OSR-Ressourcen, mit Gift, mit Titeln, mit Namen. Und ich meine, Literatur ist da auch dabei, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Ach doch, hier inspirierender Buchstoff sozusagen. Also ein ausgebauter Appendix N ist hier der Appendix N. Ja, und das war's. Ja, also man kann sagen, also die Grundregeln sind schon schmal, ja. Ich meine, die Fertigkeiten sind zum Beispiel auch ganz einfach geregelt. Wenn es etwas ist, was deine Klasse typischerweise kann, würfelst du mit einem W20, wenn nicht, würfelst du mit einem W10, fertig. Plus Stufe wahrscheinlich noch. Ja, genau. Ja. Ja, und das deswegen, du hast halt ein unkompliziertes System, ja, und so Fragen greife ich von oben an, dieser plus 1 Bonus, darf man dann, glaube ich, spontan beantworten. Ja, also jedenfalls sehr erfolgreich verlaufen die Vorbestellung. Ich glaube schon mittlerweile bei 40.000 Euro. Wenn man überlegt, dass das Grundregel 60 mit Abenteuern 100 kostet, ist man also ungefähr bei 400 Exemplaren. Wobei vielleicht der eine oder andere auch zur Luxus-Edition gegriffen hat, vielleicht der eine oder andere nur zum PDF. Also das sind 350 bis 400 Exemplare, was für diese Art Nischenrollenspiel schon sehr, sehr cool ist. Ich finde auch toll, wie manch einer das annimmt, genauso wie andere halt verfestigt da drin sind, es nicht zu mögen. Dann gibt es halt andere, die das einfach mal bereit sind, das auszuprobieren. Ja, letzten Endes läuft es ohnehin darauf hinaus. Einfach mal testen. Einfach mal testen, genau. Das ist so ziemlich das Beste, was man machen kann. Ja, wir können auch ganz kurz sprechen über meine Dungeon Slayers Adaption. Also man kann jetzt auch Dungeon Slayers Crawl Classic spielen. wo ich vorhin gesagt habe, man sollte DCC nur mit DCC spielen. Also vergesst mein Geschwätz von gestern. Von vorhin. Von vorhin, ja. Ja, oder hört euch den Podcast an zwei Tagen an. Nacheinander. Schon die Ideen, die wir im Auto hatten, jetzt zu Papier gebracht. Genau, wir hatten auf der Rückfahrt der Krümelkon haben wir das mal ein bisschen verdichtet, wie man das machen könnte für D20. Außerdem hatte ich, wenn Lust halt, das Portal an diese Stars auf das, also ich habe mir überlegt, was könnte ich auf das Slayential leiten, und ich hatte jetzt auf unserem Event die D&D-Einsteigerbox geleitet, nach Abstimmung so mit D&D-Regeln statt mit DS-Regeln, aber auf das Slayential gehört sich halt Dungeon Slayers zu spielen oder eine Konsorte davon. Jetzt hat es mich auf die Idee gekommen, Portal Under the Stars zu spielen, weil es nicht so lang ist und ein toller Trichter ist und eigentlich dafür begeistert, aber trotzdem würde ich es dann gerne mit DS spielen. Und dann muss aber DS nach Möglichkeit in Richtung dieses Trichters geregelt werden. Das heißt, man muss oft bei DS erstmal eine Stufe 0 einführen. Ja. Und ja, deswegen habe ich hier 20 oder genauer gesagt 19 Berufe aufgeschrieben, die man halt auswürfeln kann. Wir haben da zum Beispiel den Jäger, der dann einen Kurzbogen hat, außerdem Trockenfleisch und ein Jagdmesser. Den Viehbauern, der eine Forke hat mit drei Hühnern. Also nicht die Forke und drei Hühner. Ach so. Die Hühner leben noch so. Die sind nicht unbedingt auf der Forke aufgeschmiedet. Schade. Der Hufschmied mit Schmiedehammer und vier Hufeisen. Ja. Oder der Köhler mit einer Schaufel, einer Axt und einem Sack Kohle. Und wir haben natürlich auch zwei Elfen und zwei Zwergenslots. Bei DCC ist es natürlich eine Besonderheit, wenn du am Anfang auswürfelst, dass du halb Link, Elf oder Zwerg bist. Ja, ist richtig. Und das dachte ich, übernehme ich hier auch. Den elfischen Schnitzer zum Beispiel oder den zwergischen Minenarbeiter. Ja, und wenn man 20 würfelt, darf man zweimal würfeln auf der Tabelle, sich das aussuchen, was man möchte. Und man bekommt zusätzlich noch einen W20. Hast du den Gold Baumeister dazu berücksichtigt? Einen zwergischen Braumeister gibt es ja. Nee, es gibt sogar einen Baumeister. Also es gibt einen Braumeister und einen Winzer. Ah, ja, das habe ich auch nicht gedacht. Genau. Ja, die Probleme, oder was sind so die Probleme, wenn man das eine ins andere umwandeln will? Dann lässt er halt ein festes Set an Punkten, dass du halt 20 Punkte auf den Attributen hast und 10 auf den Eigenschaften. Und um das zu lösen, habe ich eine Tabelle gemacht, wie man die Attribute zwangsverteilt auf die Kategorien. Also zum Beispiel 848, 857, 785, 668. Ja, das sind insgesamt 18 zur Auswahl. Bei 19 darf man zweimal würfeln, sich aussuchen und bei 20 darf man sich, also zweimal würfeln, davon eins aussuchen, bei 20 darf man sich generell eins aussuchen, ein Profil. Und genau, und dann darf man selber entscheiden, bei 848 darf ich halt 8 auf körperlich legen, gibt ja nur Körper. Das kommt jetzt bei den Eigenschaften, Entschuldigung. Genau, und da werden ja eigentlich 10 verteilt. Das 10. ist aber quasi ja die Klasseneigenschaft. Genau, das heißt, man verteilt nur für seine ersten 8 und dann noch für die Rasse. Das heißt, 3x3 Punkte. Und die lasst ihr nach dem Schema würfeln. Was weiß ich, wenn du jetzt 8, 4, 8 hast, teilt sich das Würfelschema genauso auf, also von 1 bis 8, 9 bis 12, 13 bis 20 auf Körper, Agilität, Körper, Agilität und Geist. Also wir haben Geist und Aura. Wir haben Verstand und Aura bei Geist. Verstand und Aura bei Geist, Agilität, genau. Ist Bewegung, Geschick, ja, aber richtig. Ja, und Härte und Härte und Körper. Härte und Körper bei Stärke, so. Genau, also Stärke und Härte bei Körper. Oder so rum, ja. Genau. Ja, und da habe ich würfelt man nochmal 3er-Pakete aus, damit es nicht zu lange dauert, man muss auch 4 Helden erstellen, kann sich das immer auf die 4 aufteilen. Ja, soweit bin ich erstmal. Und dann werden wahrscheinlich noch die Lebenspunkte halbiert. Ja, ganz wichtig. Dass man sozusagen erst mit der ersten Stufe die vollen Lebenspunkte bekommt. Und generell ist ja bei Dungeon Slayers schon schwieriger. Oder ja, bei DCC sind es halt wirklich die Trefferpunkte, die die Tödlichkeit ausmachen. Du hast halt wirklich nur ein W4 und du würfelst diesen W4. Und ja, das heißt, ein Schlag tötet dich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mit ein bisschen Glück überlebst du noch einen zweiten Schlag. Genau. Bei Dungeon Slayers fängst du ja schon deutlich über 10 Jahre an, weil. Bei Dungeon Slayers hast du halt. Dein Angriffswert hat fast volle Höhe wie auf Stufe 1. Dein Verteilungswert hat fast volle Höhe wie auf Stufe 1. Vielleicht beides noch minus 2. Also weil bei Dungeon Slayers fängst du auch mal mit wenig Ausrüstung an. Das darf man nicht vergessen. Wir haben ja diesen Sprung von Stufe 1 auf Stufe 2. Ja. Dass wir auch Gold ausgeben können und uns eine bessere Ausrüstung leisten können, was die meisten, meisten Werte nochmal um 2-3 Punkte pusht. Ja, das heißt, du hast schon so eine Art Stufe nur bei Dungeon Slayers. Aber die halt schon ziemlich gut ist. Und ja, deswegen, das muss man halt noch ein bisschen zurücknehmen. Also ich muss auch erstmal ausprobieren, ob denn nicht 4 Helden, die denn echt gut überleben können, zu viel sind oder ob es vielleicht doch zu tödlich ist, weil ja. Müssen wir mal Beta testen. Ja, ich hoffe, das komme ich bis dahin dazu. Da bin ich sehr gespannt, ob man dieses Prinzip halt so ein bisschen übertragen kann. Ja. Also das andere ist so oder so spaßig, aber wenn halt 20 reingehen, 16 kommen raus, dann wäre es halt verfehlt. Ja, verstanden. Gut, im Prinzip ist es auch ganz simpel, dass jede Falle, die da drin sein wird, die ist für die CCL tödlich, die werde ich für die hier auch tödlich machen. Also zum Beispiel W20 oder 2W20 nicht abwehrbarer Schaden. Ne? Ist das im Normalfall, wenn man jetzt nicht ganz schlecht würfelt, gut, gibt es schon ein paar Möglichkeiten, so schlecht zu würfeln, aber die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass es tödlich ist. Ja, und heute überraschende Fallen, wie. Ja, die sind schon. Türknäufe. Gerade nicht schon die erste. Ja, also bei. Auch wenn der Türknauf woanders war, die. Ja, bei Lamentations of the Flame Princess. Aber nichtsdestotrotz. Die erste Falle bei Portal and the Stars ist noch früher. Okay. Ich berühre die Tür. Ja, so ist mein erster Held gestorben. Ja. Keine Minute gedauert. Danach habe ich mich entschieden, deutlich vorsichtiger zu sein. Ja, so ist immer der Trichter. Unglaublich unbarmherzig. Ja. Genau, das hat mich dann an dem Abenteuer als. Nee, du hast zweimal übrigens gespielt. Glaube ich, du hast einmal bei Mike mitgespielt auf dem Ding und du hast einmal mit Mike und mir bei Olaf gespielt. Segler unter sternloser See. Ich glaube jedenfalls, dass du der dritte Mitspieler warst, wo ich mich noch so gefreut habe, dass bis zur Hälfte des Abenteuers ich noch, glaube ich, einen einzigen verloren hatte und wir hatten schon fast alle verloren. Das weiß ich leider nicht mehr. Durch Sachen wie, ich gucke in den Brunnen, so. Das könnte ich gewesen sein. Ja, da hatte ich dann keinen Sense of Wonder mehr, weil ich wusste, was passiert. Solche Fehler macht man denn irgendwann. Wenn wir genau sind, weiß eigentlich jeder, was dann passiert, wenn man. Aber nun gut. Gut. Du dachtest, es könnte passieren. Ich wusste. Ja, genau, sicher, es könnte passieren. Ja. Ich wusste ganz sicher, dass es passieren wird. Man weiß immerhin, dass bei DCC ist halt alles möglich, was das angeht. Ja. Gut, ja, also genau, ich wollte noch einen ganz kurzen Einblick auf die Vorbestellung geben. Also für 30 Euro kriegt man das fantastische PDF. 5 Euro günstiger als. Gut, Crowdfunding, der Vorbestellung ist eh gelaufen, aber das PDF lohnt sich auf jeden Fall, weil das cool ist, wenn man für Spieler Teil des Regelwerks ausdrucken kann. Erstmal die Charakterklasse, die Crit-Tabellen, die ihr braucht und dann. Hat man da was in der Hand. Oder auch ein Zauberspruchwerk für den Magier. Also ich habe beim englischen PDF habe ich das gemacht, halt ein Buch für den Magier gebunden, ein Buch für den Kleriker gebunden. Ja, kann ich also durchaus empfehlen, irgendwas mit PDF zu kaufen. Das Regelwerk selber kostet ja 60 Euro und mit den 5 Abenteuern 105 Euro. Man spart sogar noch ein paar Euro dabei. Und die 5 Abenteuer sind definitiv cool. Segler unter sternloser See ist dabei. Ja. Da macht man wenig falsch. Ja, und die Deluxe-Ausgabe, gut, ja, 150 Euro, beziehungsweise 200 Euro, dann mit den Abenteuern und den PDFs. Ja, ist schon ist eine Hausnummer, aber ja, wenn ich mir das Brett hier angucke, das ist. Ja, es ist schon Schmuck. Viel. Das ist keine riesige Auflage, etc. Naja, wenn sie es 50 Mal drucken oder vielleicht 100 Mal, die limitierte Auflage. Das ist schon eine Menge. Ja. Ja, und letztlich ist das auch noch fair, wenn die dabei noch den einen oder anderen Euro dran verdienen würden. Kann man ihnen ja nur wünschen. Das ja, weil, Arbeit. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt erwähnt haben, es erscheint natürlich bei System Matters. Ja, ich glaube, das haben wir erwähnt. Ich weiß gar nicht. Ja, erscheint bei System Matters, genau. Ja. Und vielleicht bleibt sogar noch was für den Fahnenlektor übrig. Selbst. Ja, da könnte ich auch noch Geschichten von erzählen, was man so im Fahnenlektorat noch alles entdeckt, wo sich vorher noch keiner Gedanken darüber gemacht hat. Zum Beispiel, wie schreibe ich 1W4 plus 6 mit Leerzeichen oder ohne? Ja. Ja, auch das. Auch auf jeden Fall sollte man es einheitlich machen. Auch der Bindestrich, ne? Mit Minus oder so, ja. Dings war ja auch irgendwie Thema. Ja. Ja, genau. Im englischen Werk ist es halt das kurze Minuszeichen. Das Vorzeichen Minus. Ja. Im deutschen Modus hat es immer geschrieben mit dem langen Minuszeichen. Ist, kann man ja von mir aus machen. Ist bloß halt die Frage, ob man das so möchte. Und da mutmaße ich, dass die Klerikerzauber nicht von Olaf übersetzt wurden, der hat nicht das Zauberkapitel übersetzt, hat derjenige es vielleicht anders gemacht. Hm. Deswegen habe ich das angesprochen. Ja, muss ja einheitlich aussehen, nicht? Sollte es. Genau, ich meine, das sind dann so die Feinheiten, da achtet dann wahrscheinlich nicht viele drauf. Dafür fällt das mit dem 1W6 plus 4 schon eher auf. Aber, ja. Genau, dann halt nochmal nachrechnen aller Werte der Fußmeter-Umwandlung. Hm. Ja, ist auch eine Herausforderung, ab so bestimmter Strecke da. Ja, also das gerade das Komplizierte ist halt, dass halt die Zauber haben halt immer 7-8 Einträge pro Zauber und dann steht halt 100 Fuß, 150 Fuß, 150 Fuß, 200 Fuß, aber der Effekt dann nochmal 50 Fuß. Und ja, da kommt das schon mal vor, dass man sich verrechnet. Ja. Und genau, bei einem Zauber hat zum Beispiel einen schlichten Eintrag gefehlt, eine Zeile gefehlt im Original, also hier drin. Und dann ist die Übersetzung, der ist das nicht aufgefallen. Also ist auch, ich habe das auch erst später entdeckt, es hat einfach eine Zeile gefehlt. In der einen Tabelle, in der anderen nicht. Und da habe ich gesucht, was da für die Ursache ist. Und dann ist mir das aufgefallen, dass eine ganze Zeile Eintrag im Original fehlt und dadurch diese Verrutschung ist. Und ja, dadurch ja, es ist quasi auf einer Seite alle Zeilen verrutscht, woanders nicht und naja, hin und her. Ja. Ja, genau, das fällt einem ja leider nicht im Lektorat auf, sondern halt erst im Fahnenlektorat, also sprich dann, wenn das PDF sozusagen schon fertig ist und auf dem Weg zum Drucker. Ja, oder auf dem Weg zum Drucker ist es noch nicht, das ist übertrieben, aber ist halt schon im PDF eingefügt. Ja. Gut, ich denke, wir hören uns bald wieder. Genau. Der ein oder andere wird dann bei unserem nächsten Podcast Realität im Rollenspiel. Um Gottes Willen. Ja, vielleicht hat der ein oder andere bis dahin auch schon DCC ausprobiert oder möchte es dann mal tun. Wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass bei uns DCC ein Gesprächsthema ist. Ja. Okay, dann bis in Bälde. Tschüss. Ciao.